dass sie es schwer war und dass die Gruppen sich natürlich gesperrt haben, ist eine andere Frage. Aber das ist im Grunde das Konzept, was offensichtlich dahinter steckte. So, dann nochmal zu der Frage, wie kann ich eine Wissenschaft betreiben, die nicht wieder gewaltförmig wird, indem sie das Wesen, die Bewegung, von der ich spreche, einfach zum Objekt verwandelt. Da greift er vermutlich auf die Lehre Karls von der Konstitution zurück. Es gibt ein sehr interessantes, langes, in Schrift übersetztes Gespräch von Brückner und anderen mit Karl, wo allerdings Karl, wie er nun mal war, etwa 96% selber geredet hat und selbst der große Prof Brückner nur manchmal sieht man Bescheid, der sagen kann, es wäre jetzt ein bisschen viel, ob er es nochmal sagen kann und so weiter. Aber aus dem Zusammenhang und aus den Zitaten erkennt man, dass da doch viel Gemeinsames war. Karl sagt nämlich, mit Recht geht von Kant aus und Kant stellt sich ja ungefähr Wissenschaft so vor, die Kategorien in unserem Kopf, die wissenschaftlichen Begriffe, die intersubjektiv überprüft werden können, wirken wie Kuchenformen auf einem grundgestaltlosen Teig. Das heißt, das, was wir sinnliche Erfahrung nennen, ist bei Kant fast reduziert auf einzelne Punkte. Also schon bei Newton und so sind im Grunde alle äußeren Qualitäten wie Farbe und Geschmack weg. Am Schluss sind es im Grunde nur Atome, die dann von unserem Bewusstsein geordnet werden. Und damit konstituiert, also zu etwas gemacht, zu einer Sache gemacht, die mir dann als Objekt gegenübertritt. Um diese Objektvergewaltigung zu vermeiden, sagt schon Karl, in Wirklichkeit ist die Sinnenwelt ja absolut nicht einfach so wie der Lehm in der Töpferhand, wobei auch der Lehm seine eigene Struktur hat, sondern jedes, was uns als möglicher Erkenntnisgegenstand entgegentritt, ist schon immer geschichtlich konstituiert. Was ja gerade bei Sozialwissenschaften unbestreitbar ist. Es gibt da nicht einfach dieses unbeschriebene Blatt, auf das der Wissenschaftler schreibt, sondern es reden uns dauernd schon Gruppen entgegen, die ein Eigenbewusstsein haben, die sich selbst für etwas halten, die sich selbst konstituiert haben. Also kann es nie diese Subsumierung geben, dieses Unterordnen unter Oberbegriffe, wo ich sagen kann, ich weiß ja schon, du bist der Kleinbürger, du bist der und der, sondern es kann eben nur dieses gemeinsame Erarbeiten eines Selbstbildes geben im Rahmen des Marxismus. Marxismus ist also da nie, so wie es Frankiermaschine gibt, benutzen manche Leute Marxismus als Zuordnungsmaschine oder als Ausscheidungsmaschine. Das kann er gerade hier nie sein, sondern er ist ein Arsenal von Anweisungen, von Suchanweisungen. An welchen Stellen könnte das Problem liegen und so weiter. So, beides bleibt natürlich im Ansatz vorhanden. In der Politisierung der Wissenschaft sind verschiedene Konzepte nicht ganz deutlich angeregt, wie man jetzt im Einzelnen vorgehen kann. Das erste ist Aufklärung. Da zitiert er einen Mann namens Risch. Und da sagt er, Aufklärung ist gut, aber entgegen der Meinung, die andere haben, kann Aufklärung nie in Wirklichkeit so gewaltlos sein, wie das in der Rede von zwanglosen Zwang geschieht, sondern dann nimmt er gerade Angriff der Studentenbewegung auf Springer. So wie die Welt konstruiert ist, sind immer die anderen schon im Besitz der Denkapparate und der Medien. Also muss auch die Aufklärung, ohne dass sie unmittelbar gewaltförmig ist, trotzdem den Kampf aufnehmen, um einem Teil derer, die Aufklärung wollen, selber die Verfügung über die Medien und die Produktionsapparate der Veröffentlichung zu ermöglichen. Da geht er zum Beispiel also wesentlich schärfer vor als Habermas, der wirklich ja genau diesen zwanglosen Zwang immer wieder predigt und sofort nervös wird, wenn irgendwo härter zugegriffen wird. Zweiter Strang, den er aufzunehmen versucht, ist merkwürdigerweise gerade in Bezug auf Habermas, wo Habermas in einer frühen Phase, wo er hier und da auch noch revolutionär sein wollte, gesagt hat, der Wissenschaftsprozess hätte sich im Rahmen der Kapitalisierung und so weiter und im Zusammenhang mit der Fabrikarbeit zu einem Zwangsapparat entwickelt, der die Menschen unterdrückt. Und jetzt kommt Zitat Habermas, der müsse in den Konsensus der Bürger zurückgenommen werden. Da stürzt sich Brückner begeistert drauf, sagt dann natürlich, ja, die Leute, die das gelesen haben, haben gesagt, fangen wir mal bei uns an. Also in der Universität müssen die Wissenschaftsapparate in den Konsensus der akademischen Bürger, Studenten etc. zurückgenommen werden.